Ich liebe ein Mädchen, die ist so wunderschön. Ihr müsstet dieses Mädchen nur einmal sehen. Sie ist jung, so jung. Sie ist wild, so wild. Und sie ist mein, ja, ja, ja, ja. Oh, ich weiß, dass dies Mädchen, er weiß, dass dies Mädchen etwas Besonderes ist. Etwas Besonderes ist. Ich fall fast in Ohnmacht. Er fällt fast in Ohnmacht. Immer wenn sie mich küsst. Immer wenn sie ihn küsst. Sie ist jung, so jung. Sie ist wild, so wild. Und sie ist mein, ja, ja, ja. Wow! Mein Mädchen ist zwei Meter lang, die hat einen Kopf wie ein kleiner Schrank. Dieses Mädchen ist mein Fall, doch sie hat Haare überall und sie krass, sie krass, sie krass, doch ich lieb sie so sehr. Mein Mädchen ist 2,10 Meter, er wird uns starren, wie sie sehen. Dieses Mädchen ist sehr nett zu mir, doch sie benutzt kein Klopapier und sie stinkt. Sie klebt, doch ich lieb sie so sehr.